Português do Brasil. Na churrascaria. Grill restaurant. A churrascaria. Es gibt nichts Besseres. Não tem coisa melhor. Sorte, Art, in beiden Ländern. O tipo. Meine Frau. Minha mulher. Vegetarier, aber auch vegetarisch, in beiden Ländern. Vegetariano. Medium, beim Fleisch. No ponto. Japaner, japanisch, brasilianisch und portugiesisch. Japonês. Wunderbar, brasilianisch und portugiesisch. Maravilhoso. Speisekarte. O cardápio. Nudeln, brasilianisch und portugiesisch. As massas. Die Portion reicht für zwei Personen. A porção dá para duas pessoas. Portion. A porção.